Der wunderbare Traum aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aus einem alten Fabelbuche, der Titelbogen fehlt daran, sonst führt ich's meinen Lesern an, aus dem ich mich Rats zu erholen suche, wenn ich selbst nichts erfinden kann. Aus diesem alten deutschen Buche, das mir schon manchen Dienst getan, will ich mir einen Traum erwählen. Als ich einmal, so fängt mein Autor an, nach seiner Weise zu erzählen, in einer Kirche saß so viel mehr Jähling ein, wer mag von so viel tausend Seelen, die diesen Ort zu ihrer Andacht wählen, doch wohl die frömmste Seele sein. In den Gedanken schlief ich ein und sah im Traum vor mir des Tempels Schutzgeist stehen. »Du«, sprach er, »wünschest dir, das frömmste Herz zu sehen?« und rührte mein Gesicht mit seiner Rechten an. Mir kam, sobald er dies getan, ein sanfter, kalter Schauer an. Und plötzlich sah ich mich in heil'gem Glanze stehen. »Fang an«, sprach er, »die Kirche durchzugehen. Der, den dein Glanz so rührt, dass er dich dreimal küsst, der hat das frömmste Herz, das hier zu finden ist.« Ich ging, um es recht bald zu wissen, in dem empfangenen Glanz hart vor der Sakristei einmal und noch einmal vorbei, weil mir es schien, als wolle man mich küssen. Ich wartete noch eine gute Frist und ward einmal allein ganz kalt geküsst. Ich ging darauf in die Kapellen, in denen ich die frömmsten Mienen fand, und alles schien sich aufzuhellen. Man lächelte, man tat gelannt und küßte mir zur Not die Hand. Drauf ließ ich mich auf einer höheren Bühne Gesichtern voll von Ernst und tiefer Weisheit sehen. Ich blieb ein feines Weilchen stehen, sie sahen mich an und machten eine Miene, als ob sie sich an mir schon satt gesehen, und ungeküßt mußt ich von dannen gehen. Ich stellte mich nun vor die niedern Stände, hier warfen mir viel weiße Hände, da einen Kuss, dort einen zu. Ich ließ mein Auge lange fragen, »Ach, gutes Herz, wo wohnest du?« Allein man wollte es nicht, mich zu umarmen, wagen, und ich ging ganz betrübt auf meinen Schutzgeist zu, mein traurig Schicksal ihm zu klagen. Indem, daß ich noch durch die Halle schlich, sah mich in einem schlechten Kleide ein liebes Mädchen an und seht, sie küßt mich mit einer plötzlichen und unschuldsvollen Freude. Und ehe ich noch von ihr den dritten Kuss erhielt, so fühlte ich schon die selgen Triebe der Redlichkeit und Menschenliebe so stark in mir, als ich sie nie gefühlt. »Ein Mädchen«, rief ich aus, an das die Welt kaum dachte, »besitzt das beste Herz«, ich rief es und erwachte. Ende von »Der wunderbare Traum«.